Elsa? Willst du einen Schneemann bauen? Los, komm und spiel mit mir. Ich sah dich schon so lang nicht mehr, vermiss dich sehr, was ist nur los mit dir? Wir waren wie Pech und Schwefel, doch jetzt nicht mehr, sag mir bitte nur wieso. Willst du einen Schneemann bauen oder vielleicht was anderes bauen? Geh weg, Anna. Gut, dann nicht. Willst du einen Schneemann bauen und Fahrrad fahren hier im Saal? Ich würde jetzt so gerne mit dir spielen. Allein zu sein ist eine fürchterliche Qual. Nicht wegreiten, Johanna. Ich fühle mich so einsam. Alles ist so leer. Ich starre nur auf die Uhr. Elsa, bitte rede mit mir. Alle fragen, wo du bist. Sie sagen, sei mutig, ich versuche es ja. Ich bin doch für dich da, lass mich doch rein. Wir haben nur uns beide, nur du und ich. Was sollen wir nur tun? Willst du einen Schneemann bauen?